Die sieben Schwaben. Einmal waren sieben Schwaben beisammen. Der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jackli, der dritte der Marli, der vierte der Jägli, der fünfte der Michael, der sechste der Hans, der siebente der Veitli. Die alle hatten siebene sich vorgenommen, die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen und große Taten zu verbringen. Damit sie aber auch mit bewaffneter Hand und sicher gingen, sahen sie es für gut an, dass sie sich zwar nur einen einzigen, aber recht starken und langen Spieß machen ließen. Diesen Spieß fassten sie alle siebene zusammen an. Vorn ging der kühnste und männlichste, das musste der Herr Schulz sein. Und dann folgten die anderen nach der Reihe und der Veitli war der Letzte. Nun geschah es, als sie im Heumonat eines Tages einen weiten Weg gegangen waren, auch noch ein gut Stück bis in das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mussten, dass in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Rooskäfer oder eine Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbeiflog und feindlich brummelte. Der Herr Schulz erschrak, dass er fast den Spieß hätte fallen lassen und ihm der Angstschweiß am ganzen Leibe ausbrach. »Horcht, horcht«, rief er seinen Gesellen. »Gott, ich höre eine Trommel!« Der Jackli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ich weiß nicht, was für ein Geruch in die Nase kam, sprach, »Etwas ist ohne Zweifel vorhanden, denn ich schmeck das Pulver und den Zündstrick.« Bei diesen Worten hob der Herr Schulz an, die Flucht anzuergreifen und sprang im Hui über einen Zaun. Weil er aber gerade auf die Zinken eines Rechen sprang, der vom Heumachen da liegen geblieben war, so fuhr ihm der Stier ins Gesicht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag. Oh wei, schrie der Herr Schulz. Nimm mich gefangen, ich ergeb mich, ich ergeb mich. Die anderen sechs hüpften auch alle einer über den anderen herzu und schrien, »Gibst du dich, so gebe ich mich auch! Gibst du dich, so gebe ich mich auch!« Endlich, wie kein Feind da war, der sie binden und fortführen wollte, merkten sie, dass sie betrogen waren. Und damit die Geschichte nicht unter die Leute käme und sie nicht genarrt und gespottet würden, verschwuren sie sich untereinander so lang davon still zu schweigen, bis einer unverhofft das Maul auftäte. Hierauf zogen sie weiter. Die zweite Gefährlichkeit, die sie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Nach etlichen Tagen trugen sie ihr Werk durch ein Brachfeld, da saß ein Hase in der Sonne und schlief, streckte die Ohren in die Höhe und hatte die großen gläsernen Augen starr aufstehen. Da erschraken sie bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres insgesamt und hielten Rat, was zu tun, das wenigst gefährliche wäre. Denn so sie fliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer setzte ihnen nach und verschlänge sie alle mit Haut und Haar. Also sprachen sie, »Wir müssen einen großen und gefährlichen Kampf bestehen. Frisch gewagt ist halb gewonnen.« Fassten alle siebene den Spieß an, der Herr Schulz vorn und der Veitli hinten. Der Herr Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten, der Veitli aber war hinten ganz mutig geworden, wollte losbrechen und rief, »Stoß zu in aller Schwabename, sonst wünsch ich, dass ihr möcht der Lama.« Aber der Hans wusste ihn zu treffen und sprach, »Beim Element, da hascht gut Schwätze, bis stets der Letzt beim Drachehetze.« Der Michael rief, »Es wird nicht fehle, um mein Haar, so ischte wohl der Teufel gar.« Drauf kam an den Jäckli die Reihe, der sprach, »Ischt der's nit, so ischt sein Mutter oder des Teufels Stiefbruder.« Der Mali hatte da einen guten Gedanken und sagte zum Veitli, »Gang, Veitli, gang du voran, ich will dahinter vor dich starren.« Der Veitli hörte aber nicht drauf und der Jäckli sagte, »Der Schulz, der muss der Erste sein, denn ihm gebührt die Ehr allein.« Da nahm sich der Herr Schulz sein Herz und sprach gravitätisch, So zieht denn herzhaft in den Streit, hieran erkennt man tapfere Leut. Da gingen sie insgesamt auf den Drachen los. Der Herr Schulz segnete sich und rief Gott um Beistand an. Wie aber das alles nicht helfen wollte und er dem Feind immer näher kam, schrie er in großer Angst, »Hau, Hurle, hau, hau, hau, hau!« Davon erwachte der Has. Er schrak und sprang eilig davon. Als ihn der Herr Schulz so feldflüchtig sah, da rief er voll Freude, »Potz, Weidli, Glück, Glück, was ist das? Das Ungeheuer ist der Has!« Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und kam an die Mosel, ein moosiges, stilles und tiefes Wasser, darüber nicht viel Brücken sind, sondern man an mehreren Orten sich muss in Schiffe überfahren lassen. Weil die 7 Schwaben dessen unberichtet waren, riefen sie einem Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüberkommen könnte. Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten, und fragte auf sein Trierisch, »Wat, wat?« Da meinte der Herr Schulz, er spräre nicht anders als »Wade, wade durchs Wasser« und hub an, weil er der Vorderste war, sich auf den Weg zu machen und in die Mosel hineinzugehen. Nicht lang, so versank er in den Schlamm und in den antreibenden tiefen Wellen. Seinen Hut aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige Ufer. Und ein Frosch setzte sich dabei und quakte, »Wat, wat, wat!« Die 6 anderen hörten das drüben und sprachen, »Unser Gesell, der Herr Schulz, ruft uns. Kann er hinüberwaden? Warum wir nicht auch?« Sprangen darum eilig alle zusammen in das Wasser und ertranken. Also, dass ein Frosch ihrer 6 ums Leben brachte und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Hause kam.